Kapitel 8, 18. Juni, 15.45 Uhr. Er schaut auf das schöne, gepflegte alte Bauernhaus aus Holz. Es steht auf einem großen Grundstück. An der Gartentür steht der Name Huber. Ein Schäferhund bellt. »Ist da jemand?«, fragt eine Frau misstrauisch. Sie ruft den Hund zurück. »Die Gaststätte, finden Sie einen Eingang weiter? Suchen Sie jemand?« Patrick Reich weicht der Frage aus. »In solch einem Haus möchte ich auch wohnen. Es ist wunderschön.« Das Gesicht der jungen Frau wird freundlicher. »Ja, es ist schon über Generationen in unserem Familienbesitz. Die Landwirtschaft haben wir aufgegeben. Wir betreiben nur die Gastwirtschaft, zum Goldenen Löwen. Meine Schwester und ich führen die Gastwirtschaft.« »Aber warum stehen Sie hier? Kann ich Ihnen helfen?«, fragt Frau Huber. »Ja, ich möchte meinen alten Bekannten Paul Ehrlich wiedersehen. Er wohnt doch hier.« »Woher kennen Sie meinen Verlobten? Wie ist Ihr Name? Paul erzählt nie von seinen Freunden. Paul ist zurzeit nicht da. Er kommt am Wochenende, manchmal nur jedes zweite Wochenende. Er ist Vertreter für Kosmetik. Er arbeitet viel in Nord- und Ostdeutschland. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch in unsere Gaststätte zum Essen. Wir haben gutes bayerisches Bier und hausgemachte bayerische Gerichte. Ich bereite gerade den Sauerbraten für heute Abend vor. Ich würde mich freuen.« »Eine Frage habe ich noch, auf die ich keine Antwort finde.« »Fragen Sie«, sagt Edeltraut Huber. Auf der Straße parken Autos, unter denen Drahtgitter liegen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum liegen die da? »Das machen hier einige Leute. Es gibt viele Marder in der Gegend. Die Autobesitzer wollen sich so vor ihnen schützen.« Frau Huber hat einen starken bayerischen Akzent. Beim Zuhören muss sich Patrick Reich konzentrieren. Er bedankt sich für die Antwort. Am Abend geht er mit seinem Freund Leo in die Gaststätte zum Goldenen Löwen. Das Lokal ist gut besucht. Am Stammtisch sitzen Männer. Einige haben weiße Bärte und tragen bayerische Landestracht. Aus großen Krügen trinken sie Bier. Die Wirtin begrüßt Patrick und bringt die Speisekarte. Dienstag. Bayerische Ente gebraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut. Eine Viertelente 9,10 Euro. Eine halbe Ente 17,80 Euro. Mittwoch. Bayerischer Sauerbraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut 12,50 Euro. Donnerstag. Bayerisches Bierkutschersteak. Schweinenackensteak aus der Grillpfanne mit Röstkartoffeln und Gemüse 10 Euro. Freitag. Bayerisches Eisbein mit Röstkartoffeln und Sauerkraut 8,50 Euro.